Frau Conning. Ja, nochmal bitte. Hallo, guten Tag. Guten Guten Tag, Tag. ich bin Frau Kanner. Ich bin zuständig für Sie. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Kurz zum Ablauf würde ich nach Ihren persönlichen Daten erfahren. Wie heißen Sie? Mein Name ist Manfred Sonntag. Ja, könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Manfred wie Martha Anton, Sie haben gesagt langsam. Anton Nordpol Friedrich Richard Emil Dora. Okay. Nachname Sonntag wie der Sonntag, den wir Okay. kennen. Sonntag. Herr Sonntag, wie alt sind Sie? Ich bin 34 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin am 11. Mai 1988 geboren. Okay. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,75 groß und Okay. wiege 87 Kilo. 87 Kilo. Ja. Okay, Herr Sonntag, was wird Sie zu uns? Und zwar folgendes. Ich habe seit einer Woche Schmerzen im Bereich meiner Halswirbelsäule. Insbesondere, wenn ich meinen Kopf nach rechts drehe, das geht nicht, dann habe ich starke Schmerzen, die in meinem rechten Arm auftragen. Okay. Bis zu meinem Daumen. Okay. Sind die Schmerzen plötzlich angefangen oder langsam? Ich würde sagen, vor einer Woche hat es angefangen, aber nach ein, zwei Tagen waren die Schmerzen sehr stark, also waren zunehmende Schmerzen. Okay. Ist Ihnen dafür einen Auslöser aufgefallen? Kann ich nicht sagen, nein. Haben Sie etwas schwere Sachen gehoben oder sind Sie sich verletzt? Haben Sie sich verletzt? Haben Nein. Sie sich verletzt? Okay. Nein, Wie nicht, dass ich denke. würden Sie die Schmerzen beschreiben? Sind die Schmerzen eher stechende, ziehende, brennende? Ziehende Schmerzen, würde ich sagen. Es zieht so meinen ganzen Arm durch bis zu meinem Daumen. Wenn ich nach rechts den Kopf drehe, dann zieht es noch stärker. Okay. Haben Sie Einschränkungen beim Kopfdrehen auch? Ja, also ich kann nicht ganz nach rechts gucken. Okay. Welchen Tag sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei noch keine Schmerzen sind, stärkste Schmerzen entspricht? Ich würde sagen 7. Haben Sie gegen Schmerzen zu Hause etwas Medikamente eingenommen? Ja, ich habe Ibuprofen eingenommen. Wie viel Milligramm? Wissen Sie? 600 Milligramm. Hat das ihm geholfen? Ihnen Ja, geholfen? es hat meine Schmerzen gelindert, so ein bisschen geholfen schon, ja. Wie viel Mal haben Sie eben vorhin eingenommen? Die letzten Tage habe ich die dreimal am Tag genommen. Dreimal am Tag, Ja. okay. Haben Sie solche Schmerzen erstmal gehabt? Zum ersten Jahr, so wie jetzt, habe ich das nie gehabt bis jetzt, ja, zum Okay. ersten Mal. Ja, fühlen Sie sich in deinem Arm Taubheit gefühlt? Ja, mein rechter Daumen ist ein bisschen taub. Und haben Sie sich schwach gefühlt in der rechten Arm auch? In dem Arm, nein, habe ich nicht. Okay. Schwächegefühl, habe ich nicht. Und ja, spüren Sie Kribbeln vielleicht? Kribbeln, nein. Können Sie eine Tasse gut halten? Ja, es geht. Ja, ich kann es halten. Okay. Ja, ist Ihnen übel und schwindelig vielleicht? Nein. Ja, her Sonntag haben Sie sonstige Beschwerden mit dem Atmen und Herzen? Spüren Sie Herzrasen, Atmen? Nein. Okay. Wie ist beim Muskellassen und Verdauungssystem? Haben Sie Probleme? Nein. Und ja, wie fühlen Sie sich allgemein? Haben Sie Fieber, Schüttelfrost? Nein, habe ich keine. Ich habe nur Schmerzen. Wissen Sie mehr als vorher? Nee. Und ich möchte wissen, haben Sie in der letzten Zeit ungewollte ab oder so genommen? Nee, ungefähr immer gleich. Ein, zwei Kilo nehme ich ab und zu oder ab, aber jetzt nicht in großen Mengen. Ja, wie ist Ihr Appetit? Mein Appetit ist normal, gut. Normal, gut. Und sitzen Sie bei der Arbeit überwiegend oder gehen oder stehen mehr? Nee, ich sitze viel. Ich habe einen Bürojob. Okay, arbeiten Sie mit dem Computer viel? Ja. Vielleicht. Herr Sonntag, spüren Sie Kopfschmerzen auch? Kopfschmerzen habe ich nicht, nein. Ja, die Schmerzen strahlen nur in den rechten Armbereich. Bis genau, in der ein bisschen den Daumen. Ja, okay. Und ja, Herr Sonntag, ich habe ein paar Fragen für Ihre Gesundheitszustand. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich habe alle Impfungen. Ich meine gegen Kindheitskrankheiten. Genau, das meine ich. Und Tetanus. Auch jetzt über Covid bin ich auch geimpft. Sind Sie allergisch gegen Medikamente, Lebensmittel? Gegenüber Medikamente bin ich allergisch, ja. Welche Medikamente? Das ist Penicillin. Penicillin. Wie reagieren Sie darauf? Mit Atemnot. Mit Atemnot. Okay. Können Sie alle Lebensmittel gut vertragen? Ich denke schon, weiß ich nicht. Also. Jetzt mir nichts aufgefallen. Okay. Herr Sonntag, sind Sie jung, aber vielleicht leiden Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Wie zum Beispiel, was meinen Sie mit Vorerkrankungen? Wie Blutzuckerkrankheit, Bluthochdruck? Nee, Bluthochdruck habe ich nicht. Blutzucker auch nicht. Zweite. Nee, die habe ich nicht messen, weiß ich nicht, ob die erhöht sind. Okay. Einzige, was ich hatte, ist, mit 17 Jahren hatte ich eine Blinddarmentfernung. Eine Operation, und dabei hat man mir Antibiotikum gegeben, und daher weiß ich, dass ich da allergisch reagiere. Okay. Das war die Operation komplikationslos verlaufen? Ja, die OP ist komplikationslos verlaufen, aber postoperativ hat man mir Antibiotika gegeben, und da habe ich allergisch reagiert. Okay. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig oder bei Bedarf ein? Bei Bedarf die Ibuprofen ab und zu mal. Wenn man Fußball spielt oder irgendwas ist, dann tut mir irgendwas weh, und dann nehme ich Ibuprofen und meins meistens ist gut, aber diesmal halt nicht. Okay. Wir haben gesagt, bei Fußballspielen spüren Sie Schmerzen. Wo sind die Schmerzen? Im ja, wenn mich jemand fault, nicht in dem Nackenbereich. Mein Fuß, Unterschenkel, da wird einmal mal falsch getreten. Okay. Oder man fällt auf das Knie. Mhm. Aber nicht jetzt, das war früher. Okay. Das ist jetzt nicht aktuell. Ja, haben Ihre Eltern, leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern, ja, die leben. Mhm. Sind Sie gesund? Mein Vater nimmt irgendein Medikament wegen Bluthochdruck. Mhm. Und meine Mutter ist, nimmt Medikament wegen ihrer Schilddrüse. Die wurde mal operiert. Mhm. Aber was sie da nimmt, weiß ich nicht. Da wurde, glaube ich, die komplette Schilddrüse entfernt. Okay. Haben Sie Geschwister vielleicht? Geschwister, ja. Ich habe eine Schwester. Mhm. Ist sie gesund? Ja. Okay. Ja, ich möchte wissen über Ihre Lebensgewohnheiten. Rauchen Sie? Rauchen? Nee. Mhm. Haben Sie niemals geraucht? Nee, ich habe mal einmal probiert oder so, aber das war nicht richtig rauchen. Okay, trinken Sie Alkohol? Ja, das ab und zu mal schon, ne? Mhm. Zum Beispiel bei Anlässen wie zum Beispiel einer Geburtstagsfeier oder wenn ich mit Freunden zu Disco gehe oder so, dann trinkt man ein bisschen Alkohol, ansonsten nicht regelmäßig. Mhm. Was für Alkohol trinken Sie? Wein, Bier? Wein nicht. Bier oder Whisky oder sowas in der Richtung. Okay. Ja, nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Drogen? Nee. Ja. Mhm. Was machen Sie beruflich am Sonntag? Beruflich? Ich bin Programmierer. Programmierer. Okay. Ja. Ich arbeite in der IT-Branche. Mhm. Ja. Sind Sie mit der Arbeit zufrieden? Haben Sie Stress bei der Arbeit? Stress hat man immer bei der Arbeit, aber nicht ein negativer Stress. Okay. Manchmal gibt es mehr Aufträge oder Zeit ist sehr eng. Stress gibt es immer, aber mir macht meine Arbeit Spaß. Okay, gut, das freut mich. Wie ist Ihr Familienstand? Mein Familienstand, ich bin nicht verheiratet, ich bin ledig. Mhm. Aber eine Freundin. Mhm. Leben Sie zusammen mit Ihrer Freundin? Wir leben getrennt. Okay. Leben Sie alleine, oder? Jetzt? Ja. Okay. Machen Sie regelmäßig sportliche Aktivitäten? Sie haben schon gesagt, Fußball. Ja, mit meinen Kollegen und Freunden spiele ich einmal die Woche Fußball. Okay. Sonst noch was? Ich fahre Fahrrad. Unregelmäßig, sonst mache ich keinen Sport. Mhm. Ja, Herr Sonntag, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, Frau Doktor, wie geht es jetzt weiter? Was habe ich denn eigentlich? Können Sie mir helfen? Ja. Wie geht es weiter? Ja, Sie haben jetzt starke Schmerzen. Ich werde Ihnen ein starkes Schmerzmittel verabreichen. Ja, ich werde Sie gleich körperlich untersuchen, ausführlich untersuchen. Danach würde ich ein paar bildgebendes Verfahren durchführen, um die Diagnose festzustellen. Ich vermute, Sie haben Halswirbelsäule-Syndrom. Ja, dieses Syndrom lösen bei verschiedenen Krankheiten aus. Ja, die Ursache herauszufinden, brauche ich noch ein paar Untersuchungen und ja, körperliche Untersuchungen. Okay. Dann hoffe ich, dass Sie mir helfen können. Haben Kollegen andere Fragen? Eine. Möchten Sie etwas hinzufügen, Hüseyin Hocam? Nein. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nein. Herr Tag. Ich habe noch eine Frage. Ja. Spüren Sie Nackensteifigkeit? Nackensteifigkeit? Nee, würde ich nicht sagen. Oder Verspannung? Keine. Verspannung würde ich sagen, ja, also es zieht mir der Muskel in der Halswirbelsäule so rechts, zieht mir bis zu meinem Schulterblatt. Strahlung, Ausstrahlung hat gefragt? Ja, wurde gefragt. Es zieht Schmerzausstrahlung bis in meinen Daumen. Haben Sie in diesem Bereich Bläschen bemerkt? Bläschen bemerkt? Also Hautveränderung, meinen Sie? Ja. Nein. Nein. Haben Sie in letzter Zeit Zeckenstich gehabt? Ein was? Zeckenstich? Zecken, ja. Nicht, dass ich gesehen habe oder das aufgefallen wäre, nein. Okay. Können wir anfangen, Sultan? Ja. Bitte schön. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich würde gerne Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte schön, schießen Sie mal los. Ja, es geht um Manfred Sonntag. Herr Sonntag ist 34 Jahre alt. Am 11.05.1988 geboren. Und 1,75 Meter groß, 87 Kilo schwer. Herr Sonntag stellte sich bei uns wegen seit einer Woche langsam auftretender, bestehender, zunehmender Nackenschmerzen mit Ausstrahlung in den rechten Arm bis Daumen vor. Bis in den Daumen, ja. Die Schmerzintensität liegt bei 7 von 10 auf einer Schmerzskala. Die Fragen nach körperlichen Belastungen wurden und ja, Verletzungen wurden verneint. Er hat bis jetzt dreimal täglich gegen Schmerzen Ibuprofen 600 Milligramm eingenommen. Das hat ihm ein bisschen geholfen. Ja, Herr Sonntag klagt über Hypostasie im rechten Daumenbereich und ja, die vegetative Anamnese war unauffällig und ja, beim Kopftreffen verschlechtert sich die Schmerzen besonders nach rechten Seite. Ja, wie können Sie es sonst beschreiben? Bei Schmerzen verschlimmert sich beim Kopfdrehen nach der rechten Seite. Genau. Wie nennt man das in unserer Fachsprache, würde ich mal sagen, bei Rotation nach rechts, rotieren. Rotieren, ja. Bei, verstehen Sie sich bei Rechtsrotation. Mhm. Die Fragen nach Parasien und Parästhesien wurden verneint. Es sind bei ihm keine Vorerkrankungen bekannt. Es ist bei ihm mit 17 Jahren eine Appendektomie erfolgt. Er nimmt bei Bedarf Ibuprofen Tablet ein. Er ist vollständig geimpft. Er ist allergisch gegen Penicillin und reagiert darauf mit Anaphylaxie. Es sind keine Unverträglichkeiten bekannt. Er ist Nichtraucher. Er trinke selten Alkohol, besonderen Anlassen. Und in der Familienanamnese ist es erwähnenswert, dass sein Vater an arterieller Hypertonie leide und seine Mutter hat sich eine totale Thyroidektomie untersorgen. Jetzt leide sie an Hypothyreose. Er hat eine gesunde Schwester. Er ist Programmierer bei einem Büro und er arbeitet überwiegend sitzen und mit dem Computer. Er ist ledig, er hat eine Freundin, er wohnt alleine. Aus sportlichen Aktivitäten macht er Fußball spielen und Fahrradfahren. Ja, meine Verdachtsdiagnose lautet Halswirbelsäule-Syndrom. Differentialdiagnostisch kommen Bandscheibenvorfall und Stillstellung Halswirbelsäule und stressbedingte Halswirbelsäule-Syndrom. Meine Verdachtsdiagnose zur Abklärung würde ich als den Patienten ausführlich körperlich untersuchen. Bei der Untersuchung achte ich darauf, ob eine Parästhesie in den rechten Arm gibt oder Parasien gibt. Ich prüfe Durchblutung und ich taste Puls ab und ich werde motorische Funktionen von Armen überprüfen. Okay. Und er hat berichtet, Hypoästhesie im rechten Darmbereich. Ja. Und ja, ich berühre mit einem Wattebaum und dann kann ich vielleicht bestimmen, ob eine Hypoästhesie gibt. Als bildgebendes Verfahren würde ich erst Röntgenaufnahme von Halswirbelsäule 2 Ebene veranlassen. Gegebenenfalls, wenn es eine Nervenverletzung Zeichen gibt, würde ich eine Magnetresonanztomographie von Halswirbelsäule durchführen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Aufnahmen? Was können Sie beim Röntgen erkennen oder nicht erkennen? Und was können Sie beim MRT? Vor- und Nachteile? Bei der Röntgenaufnahme kann es eine Fraktur und ja, Fehlbildung von Halswirbelsäule dargestellt werden. Und ja, meine Fehlbildung, meinen Sie Fehlbildung? Ja, meine zweite Verdachtsdiagnose, Stillteilung. Deswegen kann ich vielleicht ja, laterale Halswirbel Röntgen diese Zeichen finden. Ich habe falsch gesprochen. Stillstellung, Steilstellung meinen Sie? Steilstellung, ja. Eine Fehlhaltung, Sie können auch generell sagen, ob eine Fehlhaltung nicht, Sie haben vorhin irgendwas gesagt mit Fehl, nicht Fehl, irgendwas anderes gesagt, also Angeborene, irgendwas gesagt, eine Fehlhaltung kann man feststellen. Ja. Also eine Steilstellung oder eine Hypokyphosierung oder irgendwas. Was kann man sonst im Röntgen sehen zum Beispiel? Was kann man interpretieren? Ja, unsere Patientin ist... Nicht bei den Patienten, sondern generell. Ja, Osteoporose-Zeichen kann ich bestimmen. Vielleicht, ja. Und was noch? Spondylose-Zeichen, Ankylose. Ja. Okay, also, können Sie so ein Bild beschreiben, zum Beispiel der Bandscheibenfach, wenn der sich verschleißt? Wie würde das heißen? Ja, intervertebrale Diskspalte ist vermindert sein. Genau, die Höhenverminderung des Bandscheibenfaches, könnte man auch sagen. Mhm. Oder man nennt es auch Osteochondrose zum Beispiel. Osteochondrose, okay. Man könnte... Facettengelenke, also die Wirbelbogengelenke auch größtenteils sehen, sozusagen, ob da eine Arthrose entsteht, entstanden ist. Oder irgendwelche Pathologien, wie irgendwelche Tumore, Raumforderungen, könnte man eventuell auch sehen. Nicht alles, aber kann man schon einiges erkennen. Und im MRT, was kann man da sehen? Was ist der Vorteil von MRT? Ja, mit der MRT kann ich die Weichteile von Organen dargestellt werden, Sehnen und Banden Verletzungen würde ich genau betrachten. Wenn eine ja, Prolapsus gibt, werde ich bei der MRT bestimmen. Genau. Also meistens kann man, sieht man, ob eine Spinalkanalstenose ist, durchbedingt von Arthrose, von den Facettengelenken oder durch Bandscheibenvorwölbung, Vorfall, kann dadurch eine Spinalkanalstenose entstehen oder durch degenerative Veränderung kann es zu einem Neuroforamenstenose kommen, zum Beispiel. Mhm. Nervenaustrittseinengung heißt es dann auf Deutsch. Das kann man da beurteilen, hauptsächlich. Natürlich kann man auch Ödeme sehen als Zeichen einer entzündlichen Reaktion oder ein Zeichen einer Fraktur, Tumore könnte man dort manchmal feststellen, was man im Röntgen nicht sieht, öfters nicht sieht. Okay, nehmen wir mal an, dieser Mensch hat einen Bandscheibenvorfall auf der Höhe C5-6 rechtsseitig. Was würden Sie dem Patienten empfehlen? Ich würde erst eine Analgetika verabreichen, gegebenenfalls Muskelrelaxantien würde ich verabreichen. Und was für Analgetika würden Sie geben? Steroidale Antirheumatika. Genau. Würde ich erst verabreichen. Wenn Sie einen Bandscheibenvorfall sehen und der hat eine Ausstrahlung in den rechten Arm, was kann man noch zusätzlich geben, was entzündungshemmend ist? Wenn man nicht steroidale Antirheumatika geben kann, also kann man auch zusätzlich als Infusion Cortison verabreichen. Okay. Wie viel Milligramm? Wie bitte? Wie viel Milligramm? Wie viel Milligramm? Zum Beispiel Dexamethason würde ich je nach Stärke entweder 8 Milligramm oder 12 Milligramm geben, je nach Klinik. Okay. Und dann weitere analgetische Therapien kann man noch zusätzlich ergänzen. Zum Beispiel zusätzlich? Anästhetika, örtliche Anästhetika. Nee, ich meine allerdings als Infusion. Sie geben jetzt eine Infusion zum Beispiel. Sie möchten eine Infusion geben. Da haben Sie jetzt in dieser Kochsalzlösung Dexamethason gegeben. Was könnten Sie da noch reingeben? Meinen Sie Muskelrelaxant? Nee, Schmerzmittel. Ja, Metamizol? Ja, genau. Novalgin oder Metamizol, genau. Kann man dazu geben. Und wenn noch stärker der Schmerz ist, könnte man auch was anderes noch geben, zum Beispiel? Opioid. Sozusagen, oder eine Vorstufe Tramal zum Beispiel kann man auch geben. Okay, also Sie würden einmal mit einer Schmerztherapie anfangen. Mhm. Was würden Sie noch machen? Frage, würden Sie, die Basic wäre, würden Sie operieren empfehlen oder nicht? Je nach der Größe von Bandscheibenvorfall können wir eine Operation durchführen. Eine mikrochirurgische Operation. Aber unser Patient hat keine Paresiszeichen. Genau. Also die Richtlinien, die Empfehlung der Wirbelsäulenchirurgen, die sagen, wenn keine Lähmung, also eine Parese da ist, muss man auch nicht erstmal operieren. Das ist erstmal konservativ versuchen. Also Infusion weiter. Also er hat kein Paresezeichen, also keine Lähmung oder Teillähmung. Also leiten wir eine konservative Therapie ein. Krankengymnastik, Warmtherapie. Genau. Würde ich empfehlen. Genau. Um die Muskeln zu stärken. Genau. Um zu mobilisieren, zu stärken. Und Wärmetherapie macht man, warum? Warum macht man sie eine Wärmetherapie? Wozu ist das gut? Ja, bei der Wärmetherapie lindern die Schmerzen. Ja, genau. Welche Schmerzen? Die muskuläre Schmerzen. Der Muskel möchte warm haben, der möchte locker werden. Sozusagen. Ja, zusätzlich kann man auch eine Massage verschreiben, zum Beispiel. Anordnen. Okay. Und gut. Ja, das wär's. Da gibt es noch andere Sachen, wie dass man lokale Infiltrationen macht. CT-gesteuerte nennt man PRT, periartikuläre Infiltration mit Cortison. Mhm. Auch mal, wenn man den Nervenwurzel, der auch gereizt ist, die Entzündung wegnehmen möchte, kann man auch machen. Mhm. Okay. Gut, also grob gesagt ist, bevor man, was ich damit sagen wollte, Entscheidung OP, ja, nein, es gibt immer entweder OP oder nicht OP, um die OP zu sagen, wenn jemand eine Parese hat, ein Schwächegefühl in den Armen hat und der Befund passt dazu, dass der auf der Etage 5, 6 C5-6 sozusagen auf der rechten Seite einen Bandscheibenvorfall hat, dann passt es dazu, wenn der Reflex, Muskeleigenreflexe bei der Untersuchung auch auffällig ist, dann stimmt, geht es in Richtung Operation. Wenn der Bandscheibenvorfall riesengroß ist und auch keine Teillähmung da ist, könnte man aber auch operieren, weil da, wenn ein Riesenvorfall ist, erwartet man nicht, dass es besser wird. Es ist Einzelfallentscheidung letztendlich. Okay. Was ist die Ursache in diesem Fall? Er hat keine Überbelastung und ja. Falschkörperhaltung, oder? Wie bitte? Falschkörperhaltung. Vielleicht, das kann man nie sagen, ob der jetzt in seinem Berufsjob die Monitor falsch eingestellt hat oder beim Fußballspiel mal Kopfball gemacht hat, irgendwann mal früher. Und über die längere Zeit entsteht bei manchen Personen eine Degeneration. Vielleicht ist genetisch bedingt, dass der Knorpel der Bandscheibe, also die Kapsel, nicht sehr stark ist und mehrere Faktoren führen dazu. Also hier sieht man nicht, warum es er hat, aber es kommt manchmal. Man muss nicht etwas besonderes Ereignis haben, um etwas zu bekommen. Es gibt in Amerika eine Studie, wo die Leute nie Rückenschmerzen hatten und trotzdem Bandscheibenvorfall haben. Also hat man in einem MRT gesehen. Also man hat Leute, die nie Rückenschmerzen hatten, in ein MRT reingetan, 1000 Leute. Und bei ungefähr 160 Leuten hat man Bandscheibenvorfall festgestellt. Das heißt, es stehen manchmal Bandscheibenvorfälle, die wir nie sehen, die nie klinisch waren, immer subklinisch abgelaufen ist, sehr langsam. Und dann kommt an irgendeinem Ereignis, zum Beispiel schläft er falsch, Kissen irgendwie nicht gehabt und dann reizt das zum Beispiel. Das kann auch sein. Wir können jetzt nicht sagen, ob der frisch ist oder nicht frisch ist, dieser Bandscheibenvorfall. Also man kann, das sind alles Spekulationen. Nach meiner Meinung. Manchmal hat jemand einen akute Lumbago zum Beispiel bei Facettensyndrom am Rücken und geht zum MRT. Im MRT sagen die, sie haben einen Bandscheibenvorfall, aber vielleicht hat er seit 5 Jahren einen Bandscheibenvorfall und hat keine Symptomatik gehabt. Also ist alles relativ, sozusagen. Bei der Bandscheibenvorfall ist ein Halskreuze kontraindiziert oder nicht empfehlenswert? Ja, verschreibt man. Deswegen gibt es das auch auf dem Markt. Das. Ich bin einer, der wenig das verschreibt. Aber wenn man das verschreibt, muss man darauf hinweisen, dass man das nicht lange trägt, sondern nur beim Schlafen. zwei, drei Stunden oder so am Tag. Und dann Pausen. Also nicht tragen, sondern eher, wenn es geht, nicht tragen als tragen. Aber manchmal als Schmerztherapie ist eine Halskrause erleichternd, weil der Kopf gehalten wird. Aber wenn man zu lange diesen trägt, dann gibt es Muskelabbau, sozusagen Muskel. Wie heißt es nochmal? Atrophie. Atrophie. Wort, ja. Kann es zu einer Muskelatrophie geben und das macht dann wiederum später andere Probleme. Okay. Intravertebrale Bereich kann man ein Steroid oder Opioid geben? Opioid nicht. Nee. Man kann, was ich vorhin gesagt habe, mit CT gesteuert, kann man meistens an den Nervenwurzel ausgängen, wo der Nervenwurzel in den Neuroforamen Bereich kann man Steroid geben. Oder wir hatten, wo ich gelernt habe, sozusagen, das machen wenige Krankenhäuser, dass man unter einem C-Bogen, unter einer Röntgenkontrolle mit Kontrastmittel, weil das ist schwierig, weil wenn man in den Kanal kommt, sehr nah ist dort der Rückenmark, den kann man verletzen und deswegen kann man vorsichtig Untergabe mit Kontrastmittel manuell gucken, dass man gerade in den Periduralraum kommt und dann kann man den Kanüle wechseln und dort auch Cortison geben. Das ist das Einzige, was ich nicht mache. Da schicke ich die Leute dorthin, wo die es sehr oft machen. Ansonsten mache ich sehr viel konservativ selber. Vermacht in Deutschland Neurochirurgin oder Orthopädistin, diese Eingriff? Das, was ich gemacht habe mit dem, das ist orthopädisch. Meistens machen das die Kliniken in Nordrhein-Westfalen, weil da gab es früher einen Professor Krämer in Bochum. Den gibt es nicht mehr, der ist verstorben. Und deren Oberärzte, Assistenzärzte, die Fachärzte geworden sind, machen im Bereich Nordrhein-Westfalen um den Bochum herum oder bis nach Frankfurt. Ich bin in der Nähe von Frankfurt. Ich war aber meine Facharztausbildung dort gemacht und dort das erlernt. Es ist eine Technik, die nicht so oft gemacht wird. Die meisten lassen durch die Radiologen eine PRT machen und das war's. Die Neurochirurgen machen das auch selten. Ich denke, das macht, die schicken alle zum Radiologen. Jo. Haben Sie noch Fragen? Nein, danke schön. Wann ist Ihre Prüfung? Nächste Mittwoch. Kommende Mittwoch oder darauf der Mittwoch? Nächste Mittwoch. Ja. Also gut. Hat jemand in der Gruppe eine Frage? Keiner? Okay. Keiner.